Ihr quatscht von Demokratie, doch das Eis wird zerschafft. Für uns gibt's dir doch nie. Wer meckert, kommt in Haft. Ihr seid doch selber Rassisten, weil ihr die weiße Rasse hasst. Ihr seid die wahren Faschisten. Sperrt alle Andersdenkenden in den Knast. Republik der Strolche, Demokraten, Diktatur. Republik der Strolche, Polizeistaat pur. Ihr sagt, Soldaten sind Mörder, doch kommt es wirklich mal zum Krieg? Dann sollen sie eure Herrscher retten und eure saubere Republik. Ihr hockt derweil im Bunker und schlürft genüsslich Sekt und reibt euch grinsend die Hände, wenn der deutsche Soldat für euch verreckt. Republik der Strolche, Demokraten, Diktatur. Republik der Strolche, Polizeistaat pur. Demokraten, Diktatur. Ja, und Polizeistaat pur. Dein Telefon wird abgehört und deine Post wird kontrolliert. Bei den Herren vom Verfassungsschutz bist du längst registriert. Deine Wohnung wird durchwühlt. Ein Nachbar dich denunziert. Die Würde des Menschen ist hier unantastbar. Das hast du heute mal wieder gespürt. Und im Reichstag auf dieses Lumpenpack, die tollen Ausländer, Freunde. Diese Multikulti-Fetische ist das, was die Wahrheit ist, was auch Feinde. Und es hört die Leute voll zu dienen und diesen Eid an jeden Tag nicht. Der sich weiter als ein Volksverräter und gegen den mit Widerstand zur Politik. Republik der Strolche, Demokraten, Diktatur. Republik der Strolche, Polizeistaat pur. Republik der Strolche, Republik der Strolche, Republik der Strolche, Republik, Republik, Republik, Republik der Strolche.